heutige Sendung gilt Rahim Fahmoodin Khan Dagar. Es ist eine Hommage an seine künstlerische Bedeutung im Drupad-Gesang. Von seinen Bewunderern wie Kritikern, von Musikerkollegen wie Schülern wird Rahim Fahmoodin als ein Mensch beschrieben, dem die Beseeltheit durch Musik sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben war. Rahim Fahmoodin war ein lebensfroher Mann von Güte, Warmherzigkeit und von Witzigkeit. Er liebte das Familiäre, das Gärtnern, das vergnügliche Spiel mit seinen Hauskatzen genauso wie den disziplinierten Unterricht mit jungen, lernbereiten Menschen und den tiefgründigen Dialog mit an Musik ernsthaft Interessierten. Rahim Fahmoodin war einer der 7 Großenkel von Zakiruddin Khan und Alabande Khan und er war der Vater, Alabande Rahimuddin Khan Dagar, selbst ein ausgezeichneter Drupad-Sänger. Der kleine Rahim Fahmoodin wurde im Alter von 5 Jahren in den Drupad eingeführt. Von seinem Onkel Ustad Nasiruddin Khan Dagar. In der schnelllebigen Zeit des 21. Jahrhunderts ist es kaum vorstellbar, dass ein Musiker sich über den Zeitraum von 35 Jahren ausbilden lässt, nach strengster Methode. Die Familienmitglieder von Rahim Fahmoodin wandten aber auch eine kluge Pädagogik an, die eine Überforderung vermied. Ihre Musikpädagogik verfolgt ein wichtiges Ziel, zum richtigen Zeitpunkt in der Entwicklung des Kindes und heranwachsenden Jugendlichen das Richtige zu lernen und nur die Grundlagen. Bis zum 10. Lebensjahr hieß das für Rahim Fahmoodin selbst tägliches Zuhören im Kreise der Studierenden. Erst im Alter von 10 trifft der Lehrer, der Guru, die Entscheidung, ob das musikalische Talent und die Persönlichkeit des jungen Schülers den Anforderungen eines Berufsmusikers gewachsen sind. Für Rahim Fahmoodin war es zunächst ein Zeitraum von 14 Jahren mit beständigem Unterricht. Anders als in der westlichen Musikkultur erlernt der Schüler in der indischen Klassik während einer solch langen Zeit keine Kompositionen, sondern nur die Grundmuster, um den Geist offen zu halten. Für den Drupad-Gesang sind es 52 Alankaras. Dabei werden nur die Grundprinzipien vermittelt, Siddhant. Sie gehen mit Übungen des Nada-Yogas Hand in Hand. Nada, das heißt Klang. In der Drupad-Ausbildung geht es um die Kultivierung der Stimme. Der Atem, Prana, spielt dabei eine zentrale Rolle. Prana, das ist die zentrale Lebenskraft. Rahim Fahmoodin hat es immer wieder betont. Im Drupad ist Singen nicht Rezitieren. Musik ist nicht das Wiederholen, wie es an einer Universität gelehrt wird, so Rahim Fahmoodins eigene Kritik. Im Drupad geht es um das Verstehen, um das Leben selbst. Was soll gehört werden? Was soll gesagt? Das heißt, was soll gesungen werden? Durch eine Schulung im Denken, durch Meditation, soll der Schüler tief verinnerlichen können. So weit, dass Musik zur reinen Herzensangelegenheit wird. Damit verschwindet auch das rationale Verstehen, das bewusste Wiederholen. Rahim Fahmoodin Khan Dagar hat sich über diese spirituelle Reise hinaus durch lebenslanges Lernen als ein wissbegieriger Mensch ausgezeichnet, durch eine Offenheit für andere Stilrichtungen. Schon während seiner 35-jährigen Ausbildung wurde er in Sanskrit ausgebildet, der alten Wissenschaftssprache Indiens. Er hat auch das Instrumentalspiel des Drupads erlernt, auf der Rudravina von seinem Onkel Zihuddin Khan Dagar. Der Unterricht für das Lautenspiel dauerte 12 Jahre. Erleben wir nun Rahim Fahmoodin Khan Dagar mit einem Raga aus der Sarang-Familie. Auf den Konzertbühnen gehören die Sarang-Ragas zu den am häufigsten gespielten Ragas. In der folgenden Aufnahme ist es Sudha Sarang. Der Name weist darauf hin, dass alle Noten natürlich als Sudha gespielt werden. Sudha Sarang ist wie der zuvor gehörte Raga Marva ein Sechston-Raga. Anstatt der 5. Stufe Pa entfällt in Sudha Sarang die 3. Stufe Ga. Die Ragas aus der Sarang-Familie haben sich aus der indischen Folkmusik entwickelt. Ihre Melodielinien werden eher der leichten Klassik zugeordnet. Von Rahim Fahmoodin Khan Dagar hören wir nun den Nachmittagsraga Sudha Sarang aus dem Jahre 1992, eine Live-Performance in Rudrapur. Das ist ein kleines Städtchen im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand. Yeah. Schönheit aller Künste, durch seine rhythmische und melodische Form, durch seinen emotionalen Ausdruck und den Bedeutungsgehalt. So Rahim Fahmuddin Khan Dagar über den Drupad, wie er von ihm selbst im Dagarwani-Stile präsentiert wurde. Der Drupad ist handwerkliches Können, Kalatmak, aber viel mehr Wissen, Vidyatmak. Der Drupad ist technisch gesehen auch das, was wir von einem Raga kennen, eine modale, mikrotonale Struktur mit einem Rhythmuszirkel und emotionalen Ausdruck, Thala und Rasa. Das Tempo, Laya, ist das prägnante Merkmal des Drupads im Dagarwani-Stile. Die Dagars haben eine Kunstfertigkeit entwickelt, in dem Einführungsteil, dem Alap, nur wenige Silben zu einer Melodie zu entwickeln, in einem besonders langsamen Tempo, rhythmussicher und sehr kraftvoll. Den Dagars gelang es sogar, im Duett eine einvernehmliche Präzision zu präsentieren, wie sie von den Senior-Dagar-Brüdern und Junior-Dagar-Brüdern dargeboten wurde. Rahim Fahmuddin Khan Dagar spricht hierzu gar von einer wissenschaftlichen Methode der exakten Aussprache, die er mit großer Begeisterung dem jungen Nachwuchs zu Gehör brachte. Rahim Fahmuddin war berühmt für das reichhaltige Repertoire an Liedern, den Bandishs. Ihre Herkunft reicht bis ins 12. und 13. Jahrhundert zurück. Ein solches Bandish hören wir von Rahim Fahmoodeen Dagar in der Raga-Form Chandrakauns, auch bekannt als Chandrakosh. Chandrakauns ist ein Nachtraga. Rahim Fahmoodeen mangelte es in seinen Interpretationen von antiken Werken dennoch nicht an Spontanität. Die alte Form des Fünftonragas Chandrakauns hatte die dritte und siebte Stufe erniedrigt, Ga und Ni. In der modernen Form wird Ni als natürlich belassen, dafür aber wird die sechste Stufe Da erniedrigt. Die Raga-Form Chandrakauns wird durch diese Veränderung spannungsgeladen und gewinnt an klanglicher Schönheit. Die Aufnahme stammt wieder aus dem Dagar-Archiv aus Jaipur und wurde im April 2010 im Nehru-Park in Delhi aufgenommen. Typisch für den Drupad wird der Rhythmus auf der Pakawatsch gespielt, der nordindischen Fasstrommel, und nicht auf der Tabla. Es begleitet Praveen Araya. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0181 99 33 22 38 63.